اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch. Deshalb sollte man Geduld zeigen. Barakallahu fikum. Die Übersetzung folgt, wenn ich etwas gesagt habe. Und wir machen weiter, bi'izni ta'ala, mit Riyadu al-Salihin. Das heißt, barakallahu fikum, Gärten der tugendhaften Gärten. Der Tugendhaften, und wir waren bei Überlieferung Nummer 6 oder 7, wenn wir die zwei Überlieferungen 4 und 5 zusammenzählen. طيب, إذن بارك الله فيكم, درسنا باللغتين العربية والألمانية. قبل أن نتابع إن شاء الله مراجعة صغيرة للذي تكلمنا عنه. Bevor wir weitermachen, dann machen wir eine kurze Wiederholung. Ich mache das selber, ihr braucht nicht jetzt mitzumachen. Und dann, inshallah, machen wir weiter. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Buch der Gebote, Aufrichtigkeit und gute Absicht, Nia, in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in sinngemäß übersetzt: Und es ist ihnen nichts anderes geboten werden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig ihm gegenüber in der Religion und rechtgläubig, und das, das Gebet verrichten und die Zakat geben, und das ist die rechte Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in sinngemäß übersetzt: Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht, die ihr ihm entgegenbringt. Und Allah sagt auch in sinngemäß übersetzt: Sprich, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Das sind sozusagen die ersten, das sind die ersten, barakallahu fikum, Ayat, die wir hier durchgenommen haben. Dann kamen wir zum ersten Hadith. Al-Hadith al-Awwal an Umar radiyallahu anhu qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam yaqul, Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Innamal amalu bin niyat, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه الشيخان البخاري ومسلم. عمر بن الخطاب berichtet: Ich hörte den Gesandten Allah sagen: Die Taten sind entsprechend den Absichten, und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung für Allah und für seinen Gesandten unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und für dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Diese Überlieferung wurde bei Al-Bukhari und Muslim überliefert. Al-Hadith al-Thani an Umm al-Mu'minin, Umm Abdullah Aisha, radhiyallahu alayha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Yaghzu Jayshun al-Ka'ba كعبة. فإذا كانوا ببيداء، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. عائشة رضوان الله عليها, die Mutter von Gläubigen, erzählte: Der Prophet Muhammad sallallahu sagte, ein Herr, eine Armee wird die Kaaba überfallen wollen. Wenn es in die Wüste einmarschiert, wird das gesamte Heer vom Erdboden verschlungen werden. Sie sagte, Aisha, ich fragte den Propheten, O Gesandte Allahs, wie sollten sie alles Amt verschlungen werden, wo doch unter jedem Menschen, oder es gibt mit ihnen ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Er sagte, sie werden alles Amt, das wird die Ersten und die Letzten von ihnen, von der Erde verschlungen, und sie werden wieder aufstehen nach ihren Absichten oder gemäß ihren Absichten. أما الحديث الثالث فهو حديث عائشة كذلك, وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Aisha überliefert auch, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, nach der Befreiung von Mekka gibt es keine Auswanderung, das bedeutet von Mekka, mehr. Allerdings bleiben Dschihad und Absichterklärung gute Nia. Und wenn ihr zum Dschihad aufgerufen werdet, sollt ihr folgen. Sollt ihr folgen. Das heißt, es gibt keine Auswanderung mehr von Mekka, weil Mekka ein islamisches Land geworden ist. Weil Mekka ein islamisches Land geworden ist. Al-Hadithu al-Rabi'u. Al-Hadithu al-Rabi'u. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala kunna ma'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Gaza. Faqal inna bil-Madinati la-Rijala ma sirtum masira ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض, وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر, وفي رواية البخاري وهو الخامس اعتبره هنا, إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. فنف oder vier und fünf. Jabir überlieferte, einmal waren wir mit dem Propheten auf einem Kriegszug. Da sagte er, es gibt in Medina einige Leute, die bei uns sind, wohin bei euch sind, wohin ihr auch immer marschiert und welches Tal ihr auch immer durchschreitet. Nur aus gesundheitlichen Gründen sind sie verhindert, bei euch zu sein. Und in einer anderen Überlieferung von Anas, wir kehrten mit dem Propheten von Schlacht bei Tabuk zurück, als er sagte, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben, die bei uns sind, wohin wir auch gehen, ob wir Gebirge überqueren oder einen Fluss überschreiten. Nur ein zwingender Grund hat sie verhindert. Wal hadithu al-akhir al-sadis alladhi takallamna alayhi. Dann sechstens oder fünftens, wenn wir die beiden Hadithe als ein Hadith nehmen, dann das ist das sechste Hadith, das fünfte Hadith oder sechste, ist egal jetzt. An Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid, ibn al-Akhnas, radiyallahu anhu, wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها, أي أتيت أبي بها, فقال والله ما إياك أردت, فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Ma'an bin Yazid al-Akhnas berichtete, der war, er und sein Vater und sein Großvater waren alle Gefährten vom Propheten. Er sagte, mein Vater Yazid hat einige Dinare, das wird Geld, die er als Sadaqa, als Almosen geben wollte, bei einem Mann in der Moschee gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich wollte diese Dinare nicht dir geben. Ich wendete mich an den Gesandten Allah, der entschied, O Yazid, du bekommst, was du beabsichtigt hast. O Ma'an, du bekommst, was du hast oder was du genommen hast. Das sind die Hadithe, das sind die Überlieferungen und Hadithe, die wir schon behandelt haben. Und heute, inshallah, machen wir das sechste oder das siebte Hadith. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. An Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس يتكففون الناس وإنك لن تنفق وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك في امرأتك الفي هنا الفم يعني في فم امرأتك قال فقلت يعني سعد بن أبي وقاص قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي، ما فيها كسر، أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة، رواه الشيخان، أي متفق عليه. نعم، أعيد ولا كتبت كل شيء خلاص ولا في شيء لسه؟ أنا عندي نقص. إيه معلش أنت. طويل وسريع. طويل وسريع. ما أنا كنت بعد كل شيء. أنا إيش أعمل لك؟ ابن أبي وقاص Einer, denen die frohe Botschaft ins Paradies zu gelangen im Jahr Abschiedspilger lag ich erst da nieder. Da kam der Gesandte Allah, mich zu besuchen. Er sagte zu ihm, O Gesandter Allah, ich bin vermögend, das wird ich bin reich. Ich habe nur eine Tochter als Erbin. Ich habe nur eine Tochter als Erbin. Ist es nicht angebracht, dass ich 2/3 meines Vermögens als Sadaqa gebe, Almosen spende? Er sagte, nein. Er sagte, dann die Hälfte, O Gesandter Allahs. Er sagte, nein. Dann sagte ich, dann 1/3, O Gesandter Allahs. Darauf sagte er, 1/3 ist genug und mehr als genug. 1/3 reicht und das ist mehr als genug. Es ist besser, dass du deine Erben reich hinterlässt als arm und als Bettler auf die Hilfe anderer angewiesen. Der Prophet sagte, was auch immer du um Allahs Willen spendest, dafür wird Allah dich belohnen. Wenn du auch nur einen bisschen Nahrung in den Mund deiner Frau bringst, nachreichst. Er sagte, o Gesandter Allahs, wie könnte ich zurückgelassen werden, während meine Gefährten einmarschieren? Er sagte, du wirst gewiss nicht zurückgelassen. Denn was auch immer du um Allahs Willen tust, wird deine Belohnung und Stellung erhöhen. Entschuldigung. Vielleicht solltest du zurückbleiben. Das heißt, dass du überlebst. Zum Wohle der Gemeinschaft und zur Bestrafung bestimmter Leute. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Allah, imdi vervollständige für meine Gefährten die Auswanderung. Vervollständige für meine Gefährten die Auswanderung und bewahre sie vor der Versuchung und dem Scheitern. Der arme Sa'd ibn Khawla. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht hier sein Beileid Sa'd ibn Khawla, weil er in Mekka gestorben ist. Weil er in Mekka gestorben ist. Diese Übersetzung, was hier ist, das ist nicht so gut. Das ist nicht so exakt und nicht gut. Al-Ba'is hier bedeutet der Arme. Das wird der Prophet hat Mitleid und nicht der meint Verlierer. Das stimmt nicht, dass er Verlierer ist. Der ist Gewinner. Aber Al-Ba'is im Arabisch, das bedeutet, du sagst jemand, ja, du Armer, als Mitleid. Nicht wie hier in dieser Übersetzung ist. Passt auf, was auch im Text hier geschrieben wird. Das ist keine richtige Übersetzung hier. Barakallahu fikum. Aufpassen. Ja? طيب, الآن نأتي للشرح إن شاء الله. Jetzt, barakallahu fikum, fangen wir an zu erklären dieses Hadiths. طيب. Barakallahu fikum, Sa'd ibn Abi Waqqas, هو أحد المبشرين بالجنة, هو من أفضل الصحابة رضوان الله عليهم, وتجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة. كان من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وفي حجة الوداع كانوا في مكة فمرض سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه فكان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور أصحابه فزاره لحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه فقال له سعد رضوان الله عليه يا رسول الله قد رأيت ما حصل بي من الوجع يعني أنت ترى أني مريض ولعل مرضه كان شديدا فذلك كان يتوقع أنه يموت فأراد أن يوصي أو أن يتصدق بثلثي ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طب هنا أليس الذي في ديننا انتبهوا في ديننا بارك الله فيكم من أراد أن يتصدق بماله كله يجوز بماله كله عفون يجوز له أن يفعل ذلك. لماذا هنا ما قال أنه لا؟ لأنه كان في حالة مرض شديد، وفي حالة المرض الشديد قد الإنسان لا يستطيع أن ماذا أن يعني أن يقرر القرار الصحيح، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. وإما أن يكون المعنى هنا الوصية، أي يوصي، يوصي في رواية هو أوصي، أراد أن يوصي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الثلث، والثلث الثلث والثلث كثير. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك الوصية كتاب الله، يعني وصية كتاب الله. وأبو بكر رضي الله عليه وصى بالخمس فقط، وصى بالخمس. فذلك يقول العلماء الأفضل أن يوصي بالخمس ولا يزيد عن ذلك، ولا يزيد عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، العالة أي الفقراء، يتكففون الناس أي يطلبون من الناس. يعني أنك تترك لولدك لورثتك شيئا خير من أن لا تترك لهم شيئا ويطلبون من الناس يتكففون الناس. فقال أخلف بعض أصحابي. ما معنى أخلف بعض أصحابي؟ يعني أبقى هنا، أموت هنا ويذهب أصحابي، أم أبقى بعدهم يعني أحضرهم؟ فبارك الله فيكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يموت في بلد هاجر منها، وهذا كان معروف لدى الصحابة. فلذلك سعد خاف أن يموت في مكة وهو من المهاجرين، فقال له أكون ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة أو رفعة. هذا هو الذي نريده من هذا الحديث. أولا هنا لن فتعمل تبتغي به وجه الله، وهذا هو النية. والأمر الأول لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، نفس الشيء، أي النفقة التي تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإنك تؤجر على ذلك حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك فإنك تؤجر عليها، مع أن الإنفاق واجب، الإنفاق واجب على المرأة، ولكن إذا أنفقت عليها وعطيت حتى اللقمة فإنك تؤجر على هذا الأمر. يعني المعنى أي شيء تفعله لله سبحانه وتعالى تنوي به وجه الله سبحانه وتعالى فإنك ستؤجر على هذا الفعل. وتكلمنا المرة الماضية وقلنا أنه في أمر يجب أن نميز بين أمرين، بين أمر دنيا، بين أمر دنيوي وأمر شرعي. أما الأعمال الشرعية فكلها تؤجر عليها بحسبها، أما الأعمال الدنيوية إن نوى بها التقوي على الطاعة وإن نوى بها الخير فإن شاء الله يؤجر على هذه النية، أما على العمل نفسه هذا أمر آخر. قال أخلف بعض أصحابي، يعني أخلف بعض أصحابي، هي أتأخر عن أصحابي فأموت بمكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو فرض أنك ما استطعت تخرج مكة ومت هنا فكل عمل تعمله لله سبحانه وتعالى ستؤجر عليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف، يعني لعلك إن عمرت ماذا نفع الله بك أقواما و ضر بك آخرون، أي ينفع بك أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التقوى ويضر بك أهل الكفر والإلحاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحاب هجرتهم لانهم ثبتوا على الايمان ولا يرجعوا الى يعني لا يعودوا عن هذه الهجره. يعني اللهم ثبتهم على الايمان وثبتهم على هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، اي لا تجعلهم ينتكسون عن الايمان فيرتدون على اعقابهم. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم فوائد عظيمه. ثم قال عفوا قبل ما ننتقل الى الفوائد، قال البائس، يعني البائس هنا بمعنى ليس بمعنى بارك الله فيكم الانكار، وانما بمعنى الشفقه. يعني ذلك المسكين هو سعد بن خولة مات في مكة، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه، لا أبدا أبدا بارك الله فيكم، وإنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذي حصل له، الإنسان ما يعرف وين يموت، ما يعرف وين يموت، فهو يعني مات في مكة، وكان يريد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يموت الإنسان في مكاني في المكان الذي هاجر منه. بارك الله فيكم. ديزي عبليفة غونغ اسكلار اسمه سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص اس ان جفيرتا دي زي بكانت است دي فا اوخ فضانت من دم خفيت صلى الله عليه وعليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص زين بيت كبيت فار هيرت، das bedeutet als Saad mitgebet machte hat Allah angenommen, und das ist bekannt. Der Prophet sagte ihm: Saad, dein Mitgebet wird immer angenommen. Und Saad war ein sehr guter Muslim und er hat viel Geld gehabt, er hat viel Vermögen gehabt, und Allah hat ihm schon durch den Propheten Muhammad sallam die frohe Botschaft zuteil gemacht, dass er ins Paradies kommt. Sa'ad war in Mekka, und wir wissen, dass die Sahaba von Mekka auswanderten. Sa'ad war in Mekka zu Hujjat al-Wada', Abschied, Pilgerreise vom Propheten Muhammad sallam. Das war im Jahre 10. Das heißt, Barakallahu fikum, ein Jahr bevor der Prophet Muhammad sallam, oder der letzte Jahr, und danach ist der Prophet Muhammad sallam gestorben. Der war dort und Sa'ad war krank. Der Prophet sallam hat immer seine Gefährten besucht, als sie nicht gekommen sind und so weiter. Der hat gesagt, wo ist Sa'ad? Die haben ihm gesagt, Sa'ad ist krank. Bist du ihm gegangen? Sa'ad sagte ihm, O Prophet, als Empfehlung. Was wirst du mir empfehlen, O Prophet? Ich bin ein Mann, der viel Vermögen hat. Ich habe nur eine Tochter. Was soll ich machen? Soll ich sozusagen als Testament oder Spende 2/3 meines Vermögens geben? Der Prophet sagte ihm, nein. Soll ich Hälfte? Der Prophet sagte, nein. Soll ich Drittel? Der Prophet sagte, nein. Drittel und Drittel ist viel. Also du kannst Drittel machen, aber das ist viel. Das ist mehr als genug. Hier, Barakallahu fikum, gibt es etwas, was wir erklären müssen. Und zwar, eigentlich, man darf als Moslem sein ganzes Vermögen spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso sagte ihm der Prophet Muhammad sallam hier nein? Weil er in einer Lage war, er war unter Schmerzen und er war krank. Deshalb hat der Prophet gesagt nein. Aber wenn er nicht in dieser Lage gewesen wäre und er wollte sein ganzes Vermögen spenden, der Prophet hätte das vielleicht angenommen. Aber in diesem Fall nicht. Und dann sagte ihm der Prophet Muhammad sallam, ein Drittel kannst du als Testament hinterlassen, nicht mehr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hat ihm hier Empfehlung gegeben. Nicht mehr als Drittel. Und der Prophet selber, er hat nicht mehr als Drittel als Testament hinterlassen, sondern er hat das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala sozusagen befohlen, dass sie sein Testament vom Buch Allahs nehmen, und er hat nicht mehr als Fünftel hinterlassen. Abu Bakr radhiyallahu alayhi hat auch nur Fünftel hinterlassen als Testament. Deshalb Fünftel und Fünftel ist genug in diesem Zusammenhang. Warum? Der Prophet sagte ihm, dass du deine Erben reich hinterlässt als arm und dass sie bettelt. Das heißt für uns, wenn du Kinder hast, wenn du Leute hast, die dich sozusagen, die das, die Erbe von dir dann bekommen, dann gib ihnen etwas, was für sie genug ist, reichlich ist. Nicht, dass sie später sozusagen ihre Hände strecken, damit die Leute ihnen Almosen geben. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm in diesem Zusammenhang, wenn du ein Almosen gibst, wenn du eine Spende gibst und du machst das für Allah, pass auf, das ist unser Beweis hier in diesem Hadith. Der Beweis ist hier, wenn du eine Spende für Allah gibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir den Lohn geben. Wenn du auch deine Frau Essen nachreichst, das bedeutet, wenn du Essen nimmst und du steckst das in den Mund deiner Frau, dann bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Dann wirst du, Entschuldigung, Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das ist jede gute Tat, die für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wird, wird man dafür belohnt. Obwohl man muss sozusagen für die Familie sorgen. Man muss für die Familie sorgen, aber hier in diesem Zusammenhang ist, wenn du auch musst und du machst gut, dann wirst du auch Lohn dafür von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Dann sagte Sa'ad, O Prophet, werde ich in Mekka bleiben, während die Gefährten, meine Gefährten, das wird die Sahabe, die mit Sa'ad waren, fortfahren? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, wenn du auch hier bleibst und du machst Gutes, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür belohnen. Und das ist auch nochmal der Beweis. Wenn du etwas für Allah machst, dann wirst du die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber der Prophet sagte ihm hier, du wirst am Leben bleiben. Du wirst am Leben bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala wird durch dich Leute Gutes geben, Leuten Gutes geben und durch dich andere werden erniedrigt. Das heißt, die Muslimin werden durch dich was Gutes bekommen und durch dich werden die Kuffar sozusagen Schlechtes bekommen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bittgebet für seine Gefährtin gemacht, dass Allah sie befestigt auf dem Weg der Auswanderung und dass sie weiter das Gute tun und dass sie nicht sozusagen zurückkehren, dass sie den Islam nicht verlassen oder die Auswanderung nicht verlassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, der arme Sa'd ibn Khawla, nicht der Verlierer, der Verlierer ist falsch, sondern der Arme hier. Das bedeutet, Sa'd ibn Khawla hat die Auswanderung mitgemacht, aber er war in Mekka, und er starb dort in Mekka. Und wir haben gesagt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nicht gemocht hat, in dem Land zu sterben, in dem man verlassen hat für die Auswanderung. Deshalb sagte er, der arme Sa'd ibn Khawla. Der Prophet hat sein Beileid gesprochen, dass er dort gestorben ist. Das heißt nicht, dass Sa'd ibn Khawla nicht gut ist, sondern der ist ein Sahabi, radiallahu alayhi, der ist ein Gefährter, aber der starb in Mekka. Aber eigentlich ist es sozusagen besser, nicht in dem Land zu sterben, was man verlassen hat, wenn man auswanderte. Das ist allgemein dieses Hadith. Für uns sind zwei Sätze am wichtigsten für unser Thema. Für unser Thema sind zwei Sätze am wichtigsten in diesem Hadith. Einmal, was auch immer du um Allahs Willen spendest, dafür wird Allah dich belohnen. Und das andere, barakallahu fikum, das ist, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. ihm gesagt hat, was auch immer du um Allahs Willen tust, wird deine Belohnung und Stellung erhöhen. Das sind die beiden Sätze, die für uns wichtig sind in diesem Hadith. Ja, barakallahu fikum. بالنسبة إن أهم شيء في الحديث كدليل على الذي نتكلم عليه أولا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، والثاني فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني الذي يبتغي وجه الله في العمل الله سبحانه وتعالى يزيد في الدرجات ويزيد في الرفعة، أما الذي ما يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما يقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشك. في هذا الحديث فوائد عظيمة، أولها عيادة المريض، عيادة المريض بارك الله فيكم. نحن الآن ما نريد أن نتكلم عن عيادة المريض كثيرا. ثم الاستشارة، الاستشارة يعني أنت ما تعرف شيء استشير من هو أعلم منك كما فعل سعد رضوان الله عليه. ثم أن المستشار يعني يكون أمينا في إعطاء الاستشارة، يعني لما يستشيرك أحد كن أمين معه، تعلم قل ما تعلم الله أعلم. في مسألة الوصية أن لا تكون أكثر، أن لا تكون حتى الثلث، أقل من الثلث، ما يوصي أكثر من الثلث لهذا الحديث. فيه فضل أن يترك الإنسان عياله أغنياء، وفيه ذم أن يطلب الإنسان من الناس، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له أخلف، قالوا إنك لن تخلف وسوف تخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، يعني ستبقى أنت ما حتموت الآن، لا هذا ليس مرض موت، هذه معجزة لرسولنا صلى الله وسلامه عليه. وفيه بارك الله فيكم أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة. وأنه إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله حتى الواجبة فإنه يؤجر عليها. وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه فضل سعد بن خولة رضوان الله عليهم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى له. وفيه كراهة الموت في الأرض التي هجر منها. طبعا فيه شيء جميل هنا هذا الحديث، وهو أن الإنسان إن عمل عملا فيه خير حتى لو كان في مكان لا يحل له فيه البقاء فيه فإنه يؤجر على ذلك الخير. ولكن هذه مسألة مثل الأرض المغصوبة وكذا، وإما ما أريد أدخل في تفصيلها. بارك الله فيكم. In diesem Hadith gibt es sehr viele sozusagen Vorteile und wir können daraus sehr viel lernen aus diesem Hadith. Erstmal بارك الله فيكم. In diesem Hadith Vorteil des Besuches, des kranken Besuches. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Kranke besucht. Und das beweist, wie wichtig ist, dass man kranke Leute besucht. Zweitens, ich will jetzt nicht über Wichtigkeit dieses Themas sprechen, weil das viel ist dann. Aber du musst wissen, nur wenn du einen Kranken besuchst, dann werden 70.000 Engel für dich Bittgebet machen. 70.000. Wenn du am Tag machst. Und wenn du in der Nacht machst, dann in der Nacht 70.000 Engel machen für dich Dua, Bittgebet. Mu'min oder Mu'min? Ey Marita. Zweitens, den guten Charakter, in diesem Hadith gibt es den Beweis für den guten Charakter des Propheten. und das gute Benehmen, indem er auch seine Gefährten, nach seinen Gefährten gefragt hat und sie besucht hat. Drittens, Barakallahu fikum, Testament. Dass man im Testament nicht mehr als Drittel hinterlassen darf. Passt auf, es gibt Unterschied zwischen Testament und Erberecht. Und wir haben das in anderen Unterrichten erklärt. Erberecht wird im Koran und in der Sunna klargestellt. Aber Testament ist was anderes. Eine Person, die Erbe bekommt, darf kein Testament bekommen. Das bedeutet, bekommst du Erbe, dein Vater kann dir kein Testament geben. Dann Barakallahu fikum, dass man die anderen um Rat fragt. Dass man die anderen um Rat fragt. Wie Sa'ad das gemacht hat. Das heißt, wenn du etwas nicht weißt, dann frage Leute, die Wissen haben, um Rat. Das ist keine Schande. Sa'ad hat das gemacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch, wenn du jemanden um Rat fragst, dann soll derjenige, der dir Rat gibt, treu sein. Der soll dir richtigen Rat geben. Weiß er, bitteschön. Weiß er nicht, dann nicht. Dann Barakallahu fikum, dass man seine Erben, das bedeutet die Leute, die die Erbe bekommen werden, reichlich hinterlässt, ist besser, als dass sie ihre Hände strecken. Und das ist auch der Beweis, dass man nicht betteln sollte. Betteln ist schlecht in unserer Religion. Arbeiten, auf eigenen Faust sozusagen etwas machen, mit Hilfe Allah, ist besser, als Hände zu strecken, damit man von den anderen was nimmt. Dazu auch, man kann reich sein in unserer Religion, aber man sollte Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vermögen fürchten. Dann kommt eigentlich der Beweis für unseren Unterricht, und zwar, wenn du eine Spende gibst für Allah, dann wirst du den Lohn bekommen. Wenn deine Niyyah richtig für Allah ist, dann wirst du den Lohn bekommen. Das ist der eigentliche Beweis aus diesem. Auch wenn du deine Frau zu Essen nachreichst, in ihrem Mund. Eigentlich, dass du Essen für deine Frau gibst und kaufst und sowas, ist deine Pflicht. Aber trotzdem, wenn du das machst, um Willen Allahs, bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann Barakallahu fikum, gibt es hier in diesem Hadith die Wichtigkeit der Sahaba, der Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der Prophet für sie Bittgebet gemacht hat, dass sie befestigt auf dem Iman bleiben und dass Allah von ihnen annimmt, was sie gemacht haben. Und dann gibt es in diesem Hadith ein Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Wunder. Wo ist Wunder vom Propheten hier? Barakallahu fikum, Wunder vom Propheten ist, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sa'ad sagte, du wirst weiterleben. Du wirst weiterleben. Und Allah wird mit dir oder durch dich den Muslimin Gutes bringen oder Leute Gutes bringen und andere nicht Gutes. Die werden bestraft. Und Sa'ad ist geblieben und er hat für die Sache Allahs gekämpft und er hat gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und übrigens, Sa'ad hat später, Barakallahu fikum, viele Kinder bekommen. Er hat nur eine Tochter gehabt. Aber später hat er viele Kinder bekommen. Radwanallah alayhi. Und das ist Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, du wirst jetzt nicht sterben. Du wirst jetzt nicht sterben. Keiner kann dir sagen, du wirst jetzt nicht sterben. Das weiß nur Allah. Aber Allah hat dem Propheten das offenbart, dass Sa'ad jetzt nicht stirbt. Dann, Barakallahu fikum, gibt es auch in diesem Hadith, wenn jemand etwas Gutes für Allah macht, dann wird man Lohn dafür bekommen. Und Sa'ad ibn Khawla, Der Sahabi, der Gefährte vom Propheten, dass er gut ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm sein Beileid gesprochen hat. Sa'ad ibn Khawla war einer von Al-Muhajirin, von den Auswanderern, der in Mekka war und der war krank in Mekka und ist dort gestorben. Und eigentlich, zur Zeit vom Propheten hat das nicht der Prophet und die Sahaba nicht gemocht, dass man stirbt im Land, in dem man verlassen hat für die Auswanderung. Aber Sa'ad ibn Khawla passierte das mit ihm. Das heißt, diese Übersetzung, dass man sagt, der Verlierer, das stimmt nicht. Sondern der Arme, Al-Ba'is. Al-Ba'is ist der Arme, sozusagen. Wenn du jemanden siehst, der ist gut und der macht alles gut, sag ja, aber der hat diesen gemacht, der Arme. So war das. Das kann man aus diesem Hadith lernen, barakallahu fikum. Es gibt natürlich viel, was man hier erklären kann, aber für uns ist wichtig, für uns ist wichtig, barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan, hier diese zwei Sätze. Diese zwei Sätze. Wenn du etwas Gutes für Allah, wenn du spendest für Allah, dann wirst du belohnt, und wenn du Gutes tust für Allah, dann wirst du auch Gutes bekommen. Auch in Dunya, aber wie? Das wird, wenn du etwas normal machst. Wenn du schläfst, schlafen ist eine erlaubte Handlung. Aber wenn du vor dem Schlafen das Gebet sagst und du willst schlafen, damit du früh aufstehst und beten und so weiter richtig, dann wirst du inshallah für deinen Schlaf inshallah Ajr bekommen. Belohnung. Obwohl du nur geschlafen hast. Wenn du lernst, um den Muslimen etwas Gutes zu bringen, dann inshallah wirst du dafür belohnt. Aber deine Nähe muss richtig sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Idan barakallahu fikum hatta fi umur al-dunya. Entabihu. Al-ada, ada, wal-ibada, ibada. Al-ada ma tsir abadan ibada. Walakin qad yu'jar al-insan al-ada in nawa taqawwi ala al-ibadati. يعني مثلا إنسان ينام ولكن قبل ما ينام يقول أذكار النوم وهو يذهب للنوم حتى يستيقظ باكرا قوي يذهب لصلاة الصبح فإن شاء الله هذا يؤجر على نومه. إنسان ما يبحث إلا عن الحلال في الطعام إن شاء الله عن هذا البحث يؤجر وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرة أخرى الحديث عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. بارك الله فيكم. نكمل هذا الحديث. سعد بن أبي وقاص أين von den zehn die frohe Botschaft bekommen haben, dass sie ins Paradies kommen werden. Er sagte, der Prophet Muhammad SAW kam zu mir. Er wollte mich besuchen im Jahr da Hijjatul Wada', das wird der Abschiedspilgerfahrt, weil ich sehr krank war. Ich sagte ihm, o Prophet, du siehst, was mit mir ist von Schmerz, von Krankheit. Und ich habe viel Vermögen und es gibt nur, ich habe nur eine Erbin, das ist seine Tochter. Soll ich 2/3 von meinem Vermögen spenden? Der Prophet sagte, nein. Dann sagte Sa'd, soll ich die Hälfte, o Gesandter Allahs? Der Prophet sagte, nein. Dann sagte er, soll ich 1/3, o Gesandter Allah? Der Prophet sagte, 1/3. Und 1/3 ist viel, ist genug und mehr als genug. Wenn du deine Erben reich hinterlässt, ist besser, dass du sie arm hinterlässt und sie fragen die Leute, also sie strecken ihre Hand für die Leute. Und wenn du immer etwas für Allah subhanahu wa ta'ala spendest, du machst das um Willen Allah subhanahu wa ta'ala, um Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Wajhallah, das wird im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das immer machst, dann wirst du dafür belohnt werden. Ich merke hier, dass man das nicht so gesagt hat in der Übersetzung. Was du immer du um Allahs Willen spendest dafür. Aha, passt auf. Unsere Freunde von Bavaria, die sind Asha'ira. Das ist ja klar. Passt auf diese Übersetzung. Barakallahu fikum, Riyadu Salihin von Bavaria, SKD. Da sollte man aufpassen, ja? Hier steht, Tabtaghi biha wajhallah. Wenn du eine spendest, um Angesicht von Allah, für Angesicht von Allah, dann wirst du dafür belohnt. Auch wenn du im Mund deiner Frau etwas sozusagen nachreichst. Dann sagte Sa'd, ich sagte, o Gesandter Allah, werde ich hier bleiben und meine Gefährten werden fort? Der Prophet sagte, wenn du auch bleibst und du tust etwas Gutes und du machst das im Angesicht von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du bessere Stufen und Rif'atan, das bedeutet Stellung, bessere Stellung bekommen. Und du wirst weiterleben. Zum Wohle, bestimmte Leute und zum Schaden anderer. O Allah, befestige meine Gefährten auf ihrer Auswanderung und lass sie nicht zurückkehren auf ihre Fersen. Das wird, dass sie scheitern. Der Arme aber ist Sa'd ibn Khawla. Der Prophet Muhammad s.a.w. spricht sein Beileid, weil er in Mekka starb. Muttafaqun alayh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Entkum asila, tfaddal, bismillah. طيب خيراً. نعم. قال سعد مستجاب الدعوة أو الدعاء. هو تبع الرجل هذاك اللي قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. نعم. أبو سعد كان اسمه. كان بالكوفة هو. نعم. في واحد قام قال سعد لا يعدل في القضية ولا يسير بالسريع، ما بيطلع للحرب، ولا يعدل في القضية، ما يقضي بشكل صحيح، وما يعدل بين الناس بين الرعية. فقال سعد: اللهم إن كان هذا الرجل قام وقال هذا الكلام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل اسمه أبو سعدة، فكان هذا الرجل قد كبر في السن وانحنى ظهره، انحنى ظهره عفوا، وكان يتعرض للجواري في الطرقات، فيقال له: رجل كبير وتفعل هذا؟ انتقل لا يا شيخ. ما ايه اسمه أسامة؟ أبو سعدة كان اسمه، بس مو أنت يعني. إيه. فقال الله، فقال: رجل كبير أصابته دعوة سعد. دبغو دزاكت سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. إزدريني كدا فون إيم دس بيت كبيت أنجنو من فيرد ياد شتمت. سعد بن وقاص فاد أوبهوت فون كوفة. Und die Leute haben von ihm schlecht gesprochen. Es gab eine Person, die hieß Usama, die hieß Abu Sa'da. Dieser stand auf und er sagte, als er nach Sa'd gefragt worden ist: Alle Leute haben von Sa'd gut gesprochen, außer dieser. Der hat gesagt: Ach, Sa'd ist feige, weil er nicht mitmarschiert. Und Sa'd ist ungerecht, wenn die Leute zu ihm kommen, damit er sich in ihnen richtet. Und Sa'd ist gibt den Leuten ihre Rechte nicht von dem Volk. Sa'd ibn al-Qas hat das gehört, er sagte: O Allah, du weißt, und wenn du weißt, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala weiß, aber das ist ein Bittgebetart, weil du weißt, dass diese Person das gesagt hat aus Angeberei, O Allah, lass ihn weiter lang leben. Lass ihn lang leben. Und lass sein Armut lang sein. Und lass ihn mit Versuchungen konfrontiert werden. Dieser Mann, Abu Sa'da, der ist ein sehr alter Mann geworden. Und sein Rücken sollte er biegen, als er lief oder ging. Der stand auf die Wegchen und er hat auf die kleinen Mädchen gewartet, damit er sozusagen sie anmacht. Die Leute, die gucken ihn an, seine Augenbrauen waren so lang, die haben seine Augen bedeckt. Sie haben ihm gesagt: Du alter Mann, du willst kleine Mädchen anmachen. Der sagte ihnen: Ein alter Mann, das Bittgebet von Sa'd hat ihn getroffen. Das Bittgebet von Sa'd hat ihn getroffen. Deshalb sollte man aufpassen. Es ist nicht leicht, dass man lügt über die anderen oder dass man etwas, wal'iyadu billah, was gelogen ist, verbreitet oder dass man Unrecht tut. Weil wenn man Unrecht tut, und eine Person macht Dua, macht Bittgebet, wird Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Taib. Ich denke, es gibt keine Fragen. Morgen, viel Asile? Nein. Morgen, inshallah, barakallahu fikum, gaden. Schuhe anna gaden? Faqah. Morgen, gaden subul salam, nukmel, fi ay bab kunna? Fi bab al masajid, natakallam gaden, an zakhrafat al masajid, wa hadhi al masail, wa al tabahi bil masajid, lannu hadhi min alamat sa'a, al tabahi fil masajid. Gaden, ay nam, kullu min alamat sa'a. Morgen, inshallah, barakallahu fikum, is ab 18:30 fiqh unterricht. Wir machen weiter in Kapitel von Moscheen und wir reden gestern, barakallahu fikum, darüber, ob das in Ordnung ist, die Moscheen sozusagen zu brunkieren und dass man zum Beispiel die Moscheen jetzt beschminkt. Ja, manche machen das heute. ما بتعرفوا في بعض المساجد الآن زينوا المساجد، زينوا المرج لحظة، إيه والمرج لنا دي هابن دي موشين مانشلوتا هابن دي موشين والعياذ بالله يتس بشموكت فيستي فغو لا نايم weil unsere Jugendlichen keine Möglichkeit haben, Weihnachten zu feiern, geben wir ihnen Ersatz, indem sie bei uns in der Moschee feiern. Allahu Akbar. So gut seid ihr mit den Jungen. Ihr wollt sie retten, aber ihr steckt sie in die Hülle. Schuhe, kallo, kallo, alqahu, alqahu fil yemmi. Das ist ein Gedicht auf Arabisch. Man fesselt ihn mit Seilen und dann schmeißt man ihn ins Meer. Dann sagt ihm, pass auf, nein, dass du nass wirst. Pass auf. Pass auf, dass du ertrinkst, ja? Subhanallah, du bringst die Kinder in diese, auf diese Ideen und dann sagst du, nein, die haben die Moscheen mit Schmuck gemacht. Warum? Als Ersatz. A'udhu billah. Das ist Feiern von Weihnachten eigentlich. Wal'iyadhu. Möge Allah uns bewahren. Okay, Salim, Wallah, Allah, ein bisschen قالك زينوا المسجد ليه زينتوا المسجد يا معلمين يا حلوين يا طيبين يا علماء قالك يا أخي قالك يا أخي عندنا نحن في الغربة وأبنائنا طيب أبنائنا ما فيهم يحتفلوا فاينختن على سهل يجوا في المسجد ينزين لهم المسجد مشان لا يروحوا الفاينختن ولك هذا ديننا هذه طرق النصارى وليست طرق على الإسلام diese Methoden die sind von Christen die sind nicht von uns wir wollen Leute die gläubig sind. Wir wollen nicht die Leute gewinnen mit Geld oder mit Begierden. Ich gebe dir, was du willst. Denn wie ein Priester, einmal die haben ein Pastor heißt das in der Kirche. Was macht er? Der holt seine Gitarre und der macht Pop für die Jugendlichen. Und die Jungen kommen viel. Sag ja, so finden sie zum Gott. Wallahi, wir wollen solche Jugendlichen nicht. Nein, nein, nein, nein. Lieber nicht. Möge Allah uns bewahren. Wenn man durch die Musik zum Gott findet, dann lieber nicht. Wir wollen Leute, dass sie zu Allah finden durch Glauben, durch Wissen und nicht durch solche Themen. Und wenn man das sagt, sagt, ja, wir sind in Deutschland. Ja, ist der Gott von Deutschland nicht der Gott von Saudi-Arabien? Ist der Gott von Deutschland nicht der Gott von Senegal oder von Südafrika oder von China oder von Amerika? Oder gibt es drei Götter oder sechs Götter? Möge Allah uns bewahren. Aber das ist die Methode Möhre und Tiere. Wir wollen die Leute wie Menschen behandeln. Wir wollen sie nicht wie die Tiere behandeln. Möge Allah uns bewahren. Na'am, tfaddal. Liste anna 4 daqaiq. هنا طبيعي ولك مو هذا حكينا عليه من هم بحسنة Wenn jemand einen Patienten besuchen will, aber da geht man zum Krankenhaus und der Patient ist entlassen vom Krankenhaus, bekommt man den Ajr dafür? Natürlich. Natürlich. Weil man den Schritt gemacht hat. Und weil man die Absicht auch hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Absichten reinhalten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für unsere gute Absichten und gute Taten belohnen. Aber gute Absicht und gute Tat. Ich meine, diese Leute, die sagen, wir beschmücken die Moscheen, damit die Kinder zu uns kommen und nicht in die Disco gehen, die haben vielleicht gute Absicht. Die wollen nicht, dass die Kinder Haram machen. Aber die fallen selber dann in ein anderes Niveau von schlechten Taten. Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, dass manche Moscheen zur Weihnachtsfeier gerufen haben und dass manche Imamen, die haben gesagt, man sollte bella bella روح شيخ سامحنا يعني اصبر علينا نحن مواليد 50 لازم تصبر علينا على شو مرات العيد السؤال حتى نصبر روح روح روح لا لا روح روح ولك روح روح روح يقعد يعملنا هون نحن ما نصبر علينا على فين فال خلاص منشي موشين منشي موشين والله فضحتونا منشي موشين دي هابن zu Weihnachtsfeier gerufen andere Imamen die haben dazu gerufen zu Weihnachten zu gratulieren und möge Allah uns bewahren. Ja, Allah, تصور انت امام مسجد يقف على المنبر ويقول لك هنئهم بعث لهم رسائل. طب هل هم هنئونا في العيد ولا بعثوا لنا رسائل؟ ولك يا زلمة ثلاث ارباع اللي عندنا حيحتفل بالفاينختن، شو فكر انت؟ كم كان صح؟ ايه وهذا عندنا عملوها للعيد هذا كمان؟ دائما كلي راحوا كلي راحوا كلي راحوا لا مو عيد مو بعيدنا ولك الشجرة ما أنا مثل الفاينختن الله يديك الفاين لا لا لا ولك حبيبي الشجرة شيء والفاينختن شيء الفاينختن أضرب لأنهم يقولوا المسيح ولد فيه يعني يقولوا هذا عيد ميلاد ابن الرب بكرة اليوم بشيرونك اليوم هاي لقاها بطيخ ها الشجرة تبع راس الميلاد عيد راس السنة ما والله واحد ما يصير شيخ لازم اثنين منه ولكن ايش بعرفني شو فكريني بعرف انا لا حبيبي انا لا بحياتي احتفلت فاينختن ولا بطيخ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك روح يا واحد يحكيها يا فيها كل ابو خمسة سنين مش هو جزء يغسل سعودي 10 مرات يا شيخ مجيبنا نعم لا فوت ولا تفوت شيخ انا بدري شلون كذا تكون سيدي زي الجوال الصغار هنا راس سنه اكل وايد ما روح كلهم بان لا في مرتبان